Dickdarm. Der Dickdarm, Kolon, ist das letzte Stück des Verdauungstraktes. Er ist bis zu 1,5 Meter lang und umrahmt den Dünndarm wie ein auf den Kopf gestelltes U. Er steigt von der rechten unteren Bauchhälfte Richtung Magen auf, verläuft dort quer über den Bauch und endet schließlich links unten, wo er mit Rektum und After endet. Der Dickdarm ist in kurzen Abständen leicht eingeschnürt und bildet so viele Buchten, Haustren aus, die regelmäßig kontrahieren und dabei den Darminhalt vermischen. 2 bis 3 Mal täglich kommt es zu sogenannten Riesenwellen, die den gesamten Darminhalt über lange Strecken vorschieben. Der Dickdarm verfügt außerdem über 3 kräftige äußere Längsmuskeln, die durch ihre Kontraktion zur Durchmischung und zum Transport des Darminhalts beitragen. Diese Muskeln sind bisher nur unzureichend erforscht. Der Dickdarm steht über Nervenverbindungen mit dem oberen Verdauungstrakt in Verbindung. Dies kann man sich zur Stuhlregulierung zunutze machen. So führt der gastrokolische Reflex dazu, dass die Magenstimulation durch Nahrungs- oder Flüssigkeitsaufnahme Stuhldrang induziert. Manche Patienten benötigen ein regelrechtes morgendliches Ritual, zu dem auch die eine Tasse Kaffee gehören kann. Auch in der Dickdarmwand finden sich viele Immunzellen, die jedoch besonders häufig im Blinddarm am Übergang von Dünn- und Dickdarm und im Rektum auftreten. Die Schleimhaut des Dickdarms enthält im Gegensatz zum Dünndarm keine Zotten, sondern ist bis auf die Haustrin glatt. In den Becherzellen wird durch die Scherkräfte bei der Darmpassage Schleim freigesetzt, der den Kot gleitfähiger macht. In den aufsteigenden und querverlaufenden Teilen des Dickdarms wird vor allem Wasser resorbiert. Hier leben auch mehrere Millionen unterschiedlichster Bakterien, Mikrobiota, die den Kot fermentieren und durch ihren Stoffwechsel noch weitere Stoffe aus dem unverdauten Rest der Nahrung herauslösen. Kurzkettige Fettsäuren, die für die Pflege der Darmschleimhaut und die Immunzellen wichtig sind, Vitamin K, ein wichtiger Faktor unter anderem für die Blutgerinnung, und Vitamin B12. Etwa 1,5 Kilo des Körpergewichts eines Menschen entfallen auf seine Bakterien. Der Stuhl besteht in etwa zur Hälfte daraus. Der Stuhl wird schließlich im Mastdarm gespeichert, dem etwa 20 cm langen Abschluss des Dickdarms, der im After endet. Wenn der Darminhalt dort eintritt, werden durch die Erhöhung der Wandspannung Dehnungsrezeptoren in der Darmwand erregt. Sie senden Signale an die Hirnrinde. Der erste innere Verschluss des Anus, der Musculus sphincter ani interus, weitet sich reflexhaft. Der zweite äußere Verschluss, Musculus sphincter ani externus, kann willentlich kontrolliert werden. Gibt man dem Stuhldrang nach, erschlaffen beide Schließmuskeln, während der Enddarm kontrahiert. Zusätzlich wird häufig die Bauchmuskulatur gezielt aktiviert. Der Prozess des Stuhlgangs, wissenschaftlich vornehm als Defäkation bezeichnet, lässt sich bis zu einem gewissen Grad willentlich beeinflussen, ist also auch eine Kopfleistung. Störungen des zentralen Nervensystems und seiner Verbindungen zum Darm können deshalb zur Verstopfung führen. So zeigen zum Beispiel 40% der Patienten mit Schlaganfall oder anderen neurodegenerativen Leiden eine Verstopfung, die nicht nur durch den Bewegungsmangel zu erklären ist. Etwa 1/4 der Patienten behält die Problematik auch nach Regeneration des Schlaganfalls. Die Ursachen der Verstopfung sind unterschiedlich. So kann die willentliche Kontrolle des Stuhlgangs durch Ausfall einer Hirnregion gestört sein. Andere Patienten entwickeln durch Schädigungen des Rückenmarks Passage- oder Stuhlentleerungsstörungen, etwa bei der multiplen Sklerose. Bei Frauen ist der Darm häufiger als bei Männern träge, Slow Transit Obstipation, sodass vermutet wird, dass Nervenstrukturen in der Darmwand nicht richtig funktionieren. Vereinzelt konnte das auch nachgewiesen werden. Wichtig ist es, zwischen einer Passagestörung und einer Entleerungsstörung zu differenzieren, da die Behandlungsmöglichkeiten unterschiedlich sind. Während bei der Passagestörung eine zentrale oder periphere Störung des Nervensystems vermutet wird, die sich auf den ganzen Dickdarm auswirkt, wird die Entleerungsstörung durch eine Funktionsstörung des Beckenbodens verursacht, der sich bei der Entleerung zu wenig oder zu viel absenkt. Im ersteren Fall erlaubt der Enddarm nicht die regelrechte Passage von Stuhl. Im letzteren Fall kann ein innerer Vorfall, ein Prolaps, die Defäkation behindern. Erschwert wird die Ursachenforschung der Passagestörung dadurch, dass der Dickdarm auch im gesunden Zustand keine regelmäßigen Bewegungen vollzieht. Seine Kontraktionen folgen einem chaotischen Muster und werden nur ab und an von einigen Riesenkontraktionen unterbrochen. Sind Abführmittel erlaubt? Weil die Verstopfung ganz unterschiedliche Ursachen haben kann, setzen auch die Medikamente dagegen an verschiedenen Punkten an. Es gibt Quellstoffe wie Ballaststoffe, osmotische Substanzen und Makrogole, die das Volumen und damit die Wanddehnung im Darm erhöhen. Als Reflex kommt es zu einer vermehrten Sekretion und Motilität. Aktiv abführende Substanzen wirken auf den Muskel und das Epithel und führen dort zu einem erhöhten Einstrom von Calciumionen. Das wiederum kontrahiert die Muskelzellen und bringt die Epithelzellen dazu, Ionen und Flüssigkeit auszuschütten, was den Kot einweicht. Neue Kolonprokinetika greifen direkt im enterischen Nervensystem an, um den peristaltischen Reflex zu stärken. So wurde in den vergangenen Jahren ein spezifischer Agonist eines Serotoninrezeptors entwickelt, der zu einer vermehrten Acetylcholinausschüttung im Bereich der Nervenbindungen, Synapsen, im Bauchhirn führt und hierdurch die Muskelbewegung steigert. Ein anderes neues Arzneimittel erhöht die Flüssigkeits- und Chloridsekretion durch Beeinflussung von Signalwegen in der Epithelzelle selbst. Vorbild dafür war die Wirkungsweise des Choleratoxins. Dieses Medikament dämpft über die Darmhirnachse das Schmerzempfinden und wird deshalb bei Reizdarm verschrieben. Es gibt andere Präparate, die körpereigene Opioidwirkungen aufheben und deshalb bei durch Morphium ausgelöster Verstopfung helfen. Abführmittel, die nach Vorschrift eingenommen werden, stellen übrigens entgegen vieler Unkenrufe keine besondere Gefahr dar. Zumindest gibt es keinen Nachweis dafür. Trotzdem sollten Medikamente natürlich nur dann eingenommen werden, wenn sie wirklich nötig sind. Vor Missbrauch ist zu warnen. Patienten mit Magersucht zum Beispiel benutzen häufig Abführmittel, um kein Gewicht zuzulegen. Es gibt keine Hinweise, dass diese auf Dauer neurotoxisch wirken, also nervenbeschädigt oder zerstört werden. Dass Arzneien mit der Zeit unwirksam werden, wird ab und an beobachtet. Der Körper gewöhnt sich dann an den Wirkmechanismus und reagiert nicht mehr. Die meisten Menschen in Deutschland, die Abführmittel nehmen, das hat eine Untersuchung ergeben, sind unzufrieden mit dem Erfolg. Wenn Unzufriedenheit mit Abführmitteln geäußert wurde, so betraf dies in erster Linie die unzureichende Wirkung auf Blähungen, gefolgt von mangelnder Behebung der Einzelsymptome der Obstipation und der schlechten Vorhersagbarkeit des Wirkungseintritts. Daneben wurden ein zu langsamer Wirkungseintritt und Nebenwirkungen genannt. Beckenbodenblockade. Körperliche Veränderungen können auf mechanische Weise Entleerungsstörungen verursachen. Zum Beispiel führt eine Senkung des Beckenbodens durch eine Gewebsschwäche dazu, dass innere Organe auf den Enddarm drücken. Dann kann sich ein Teil der Schleimhaut gegen oder sogar durch den Schließmuskel schieben und den Kot am Austreten hindern. Man kann das medikamentös unterstützt mit einem speziellen Beckenbodentraining kurieren. Es gibt auch die Möglichkeit, feine Elektroden an die Rückenmarksnerven der Region zu legen, die dann von außen wie bei einem Schrittmacher den Beckenboden stimulieren. Das ist eine Therapie, Sakralnervenstimulation, die bei Stuhl- und Urininkontinenz eingesetzt wird. In schweren Fällen muss die Stuhlentleerungsstörung operativ behandelt werden. Man kann den Stuhlgang übrigens auch richtiggehend verlernen. Das kann passieren, wenn das Pressen schmerzhaft ist, zum Beispiel nach einer OP, Geburt oder bei einer Analfissur, also einem schmerzhaften Einriss in der Haut des Analkanals. Die Betroffenen spannen reflexhaft den Beckenboden an, um dem Schmerz aus dem Weg zu gehen, anstatt zu entspannen. Wenn Sie das lange genug tun, dann verlernen Sie das natürliche Pressen und müssen es durch gezielte Übungen wieder neu lernen. Zur morgendlichen Körperpflege gehört auch ein regelmäßiger Stuhlgang, glauben viele Menschen, auch Ärzte. Aber ist das wirklich so? Es stimmt, morgens springt der Dickdarm nach der Nachtruhe an. Das Frühstück setzt einen zusätzlichen Reiz, der den Darm in Bewegung bringt und den Inhalt weiter befördert, um Platz zu machen. Morgens ist dieser gastrokolische Reflex am größten. Aber heißt das auch, dass Menschen, die den Toilettengang am Morgen wegen der Alltagshektik verpassen, sich eine Verstopfung sozusagen antrainieren? Habituelle Obstipation heißt das im Medizinerdeutsch. Paul hat mit einer Gruppe von Freiwilligen vor vielen Jahren eine Studie dazu durchgeführt. Die Probanden bekamen Geld dafür, keinen Stuhlgang zu haben. Jeden Tag, den sie nicht abführten, einen höheren Betrag. Das Ergebnis: Man kann den Stuhlgang sehr lange unterdrücken und so eine habituelle Obstipation erzeugen, bis zu 7 Tagen. Danach hat er die Studie aus ethischen Gründen beendet. Umgekehrt trainiert Regelmäßigkeit den Körper dazu, sich in seinem Darmrhythmus darauf einzustellen. Bei chronisch Verstopften allerdings reicht das nicht aus, um eine Änderung herbeizuführen. Was die Angst vor Verstopfung angeht, so ist wichtig zu betonen, dass man sich nicht durch seinen eigenen Stuhl vergiften kann, auch wenn das viele Patienten glauben. Das Risiko einer lang andauernden Verstopfung liegt woanders, nicht im biochemischen, sondern im biophysikalischen Bereich. Durch eine lang anhaltende Verstopfung kann es zu einem krankhaft vergrößerten Darm, einem Megakolon, kommen. Ähnlich wie das angeborene Hirschsprung-Syndrom kann das zu anhaltenden Spasmen führen und so den Darm lahmlegen. Und hier eine Warnung: Den geweiteten Abschnitt herauszuschneiden, wie immer wieder von Ärzten empfohlen wird, bringt in den seltensten Fällen das gewünschte Ergebnis. Die betroffenen Patienten sollten vor einer solchen Operation auf jeden Fall Rat in einem spezialisierten Zentrum suchen, das sich nicht nur auf Gastroenterologie, sondern auch auf Neurogastroenterologie versteht. Was ist normal? Die Angst vor Verstopfung ist häufig groß, obwohl die Kriterien dafür, was eine normale Stuhlfrequenz ist, sehr weit gefasst sind. Ein Stuhlgang alle 3 Tage, eine Frequenz, die manche Menschen bereits in Panik versetzt, ist physiologisch und medizinisch gesehen noch in Ordnung. Verstopft ist man erst, wenn dann immer noch nichts geht und ein Gefühl der Verstopfung empfunden wird. Entscheidend ist im Zweifelsfall weniger die Stuhlfrequenz, sondern die Beschwerden des Patienten. Im Extremfall kann also ein Mensch mit einem Stuhlgang pro Woche, aber komplett ohne Beschwerden, völlig normal sein. Auf der anderen Seite empfinden viele Patienten eine Verstopfung, obwohl sie auch teilweise mit Abführhilfen eine regelmäßige Stuhlfrequenz haben. Und hier noch ein Kuriosum: Manchmal kommen Patienten, weil sie ständig Durchfall haben. Bei ihnen stellt sich dann heraus, dass sie so anhaltend verstopft sind, dass die Bakterien Zeit haben, den Kot am Rand zu verflüssigen. Dieser läuft dann an der Darmwand entlang zum After. Sie haben also Durchfall und Verstopfung. Die Mediziner sprechen dabei von paradoxem Durchfall. Ein akut kritischer Zustand ist allerdings eine Pseudoobstruktion, Ogilvy-Syndrom, wie sie nach Infektionen, Operationen oder anderen Verletzungen eintreten kann. Durch eine massive Funktionsstörung des Bauchhirns verfällt der Dickdarm in eine Lähmung, füllt sich mit Luft und schwillt immer mehr an, bis er monströs aufgebläht ist. Er kann dann im Durchmesser bis über 12 cm erreichen. Diese Patienten muss man durch eine Endoskopie entlasten. In schweren Fällen operieren die Ärzte sogar und legen vorübergehend einen künstlichen Darmausgang. Ähnlich wie nicht jeder Tag ohne Stuhlgang Verstopfung bedeutet, so ist auch flüssiger Stuhl noch lange kein Durchfall. Davon ist in der Gastroenterologie erst dann die Rede, wenn 3-mal oder öfter täglich dünner Kot ausgeschieden wird. Dahinter kann aber auch eine Verstopfung stecken, zum Beispiel wenn wegen einer Stuhlentleerungsstörung in mehreren kleinen Portionen ausgeschieden wird. Auch verengte Stellen im Darm, verursacht durch chronische Entzündungen, Operationen oder Tumore, können sich als Durchfall tarnen. Durchfall nach einer Infektion ist hingegen eine Abwehrreaktion des Körpers. Der Erreger oder das Gift, das vielleicht in einem Lebensmittel steckte, soll so schnell wie möglich den Körper wieder verlassen, um dort möglichst wenig Schaden anzurichten. Deshalb ist es auch nicht sinnvoll, bei jedem Reisedurchfall gleich ein Medikament gegen Durchfall einzunehmen. Sie sollten allerdings darauf achten, dass der Körper nicht zu viel Wasser, Salze und Verdauungssäfte verliert, sonst besteht die Gefahr der Austrocknung. Das gilt vor allem für Kinder, aber auch für ältere Menschen. Die Cholera ist ein gutes Beispiel. Diese Bakterieninfektion ist zwar in Europa inzwischen selten geworden, aber in vielen Ländern der Erde noch immer eine Gefahr. Das von den auslösenden Bakterien ausgeschiedene Gift Cholera-Toxin dockt spezifisch an Epithelzellen an und aktiviert den Guanylin-Rezeptor. Einen entscheidenden Anteil am Cholera-Durchfall hat jedoch die durch Cholera-Toxin stimulierte Serotonin-Freisetzung, so eine Studie von Ove Lundgren der Universität Göteborg. Dieser Botenstoff aktiviert wiederum Nervenzellen des Bauchhirns, Plexus submucosus, die dann in der Schleimhaut zur Ausschüttung von Chlorid und damit auch Wasser und zu der lebensbedrohlichen Dehydration führen. Welche Rolle das Nervensystem im Darm bei der Körperabwehr spielt, ist noch wenig erforscht. Die Immunologie hat sich bisher vor allem um die spezialisierten Abwehrzellen gekümmert. Dadurch sind sehr alltägliche, aber mitunter auch lebensbedrohliche Phänomene wie der Durchfall noch nicht völlig aufgeklärt. Wenn Erreger im Darm Entzündungen erzeugen, könnte das Nervensystem dazu dienen, die Immunabwehr zu unterstützen und deren Abwehrmechanismen zu potenzieren, indem zum Beispiel verstärkt Wasser freigesetzt wird. Gleichzeitig vermehren sich die Darmbewegungen, was zur Verdünnung des Darminhalts und zur Austreibung der Erreger führt. Das ist plausibel, aber es gibt auch noch eine andere Sichtweise. Die Erreger, die Durchfall erzeugen, sind nämlich aquatische Lebewesen, brauchen also Wasser zum Überleben und schaffen sich deshalb ein entsprechendes Biotop. So hilft nach dieser These der Durchfall dem Wirt und dem Erreger. Durchfälle können auch die Folge von Eingriffen in das Verdauungssystem sein. Zum Beispiel, wenn als Folge der chronisch entzündlichen Darmerkrankung Morbus Crohn Teile des Dünndarms herausgeschnitten wurden. Nach einer solchen Operation werden die Gallensäuren, die zur Fettverdauung in den Zwölffingerdarm entlassen wurden, nicht mehr ausreichend vom Ende des Dünndarms aufgenommen. Sie gelangen in den Dickdarm und stimulieren dort das submuköse Nervennetz zur Sekretion von Ionen und Wasser. Durchfall kann auch durch einen Tumor erzeugt werden, der Mediatoren freisetzt, die Sekretion fördern. Dies sind in der Regel neuroendokrine Tumore, die auch Serotonin produzieren können. Dieser wässrige Durchfall wird als sekretorische Diarrhoe bezeichnet und hängt nicht davon ab, was verzehrt wurde.